Im Frühling sterben. Zweiter Teil. Von der eigentlichen Kaserne war nur noch das Tor unversehrt. Der mächtige Klinkerbogen. Zerschossen das Dach der Kommandantur. Regen prasselte auf die Tische. Durchnässte Tapeten sackten vom Putz. Nicht nur die Unterkünfte, mit Strauchwerk bedeckt, auch die Transporter und Flugabwehrkanonen zwischen den Bäumen waren getarnt. Und obwohl die Engländer seit einiger Zeit keine Kasernen mehr bombardierten, weil sie, wie insgeheim vermutet wurde, bald selbst einziehen wollten, hob der eine oder andere den Kopf, wenn Wind die Planen knattern ließ. Das Geräusch glich dem der Jagdbomber, die immer häufiger auch tags die Gegend überflogen und auf alles schossen. Sogar auf Vieh. Es herrschte Ausgangssperre und alle Rekruten lagen auf ihren Betten. Schrieben Briefe, spielten Schach oder dösten einfach nur. Die feuchten Socken und Mützen auf dem Abzugsrohr dampfen und das Holz im Ofen verbreitet einen harzigen Duft. Ich gehe ans Fenster und öffne das Päckchen, das meine Mutter mir geschickt hat. Hagelkörner picken gegen die Scheiben. 7 Frauen aus dem Lager, die in der Grube arbeiten, stehen eng an eng unter dem Vordach des verwitterten Schuppens. Nageldünne Rinnsale laufen durch Löcher auf ihre geschorenen Köpfe. Alle halten den Blick gesenkt und der Wachsoldat in dem langen Cape zieht seinen Hund vom Gleis, als eine Lore, hoch mit Säcken beladen, den Hang herabgerollt kommt. Die Hemmschuhe kreischen. Hier, Fiete, fang! Oh, war stolz. Danke. Zigaretten, Cola-Schokolade, Früchtebrot. Euch geht's ja gut. So eine Mutter möchte ich auch haben. Meiner Mutter geht's sicher gut. Sie hat einen neuen Schwarm. Ein Beerdigungsunternehmer. Ich krieg dauernd Zigaretten. Echt? Ja, das Problem ist nur, dass ich gar nicht rauche. Lieber Walter, ich freue mich, dass du noch in der Kaserne bist. Vielleicht haben wir ja bald den Endsieg und du musst gar nicht mehr ausrücken. Hier ist alles ein bisschen durcheinander. Gott sei Dank waren wir im Bunker, als die Bombe fiel. Herbert ist gut zu uns und wir helfen ihm im Geschäft. Er hat viele Sargschreine an der Hand. Denn gestorben wird immer, wie es so schön heißt, und im Moment ja leider etwas mehr. Sein Haus, du kennst es, hat bislang nichts abgekriegt. Da gibt es im Keller eine Tür, hinter der es noch tiefer hinabgeht, in die Katakomben. Früher waren das Zisternen, die Wasserspeicher der Brauerei. Und jetzt haben sie dort Knochen gestapelt, ist gruselig. Aber es gibt keinen besseren Ort bei Luftalarm. Man spürt kaum ein Zittern. Von deinem Vater höre ich nichts. Zum Glück, hätte ich fast gesagt. Das mit der Degradierung stimmt wohl. Der alte Krüger hat es mir bestätigt. Herzlichen Glückwunsch übrigens zu deinem Geburtstag. Wenn du etwas brauchst, lass es mich wissen. Es geht uns soweit erträglich. Herbert macht seine eigenen Preise. Niemand kann mir vorschreiben, für wie viel Mark ich eine Leiche anfasse, sagt er immer, und das stimmt. Und nun will ich schließen. Mein Gott, 18 Jahre. Mein Gott, 18 Jahre. Hast du ein Foto von dir in Uniform? Hast du ein Foto von dir in Uniform? Sei herzlich gegrüßt von deiner M. Sei herzlich gegrüßt von deiner M. Untersturmführer Dr. Rapp, der Schnipper, wie sie ihn nannten, hob kurz den Arm und musterte die Wunden von den Gewaltmärschen der letzten Nächte gezeichneten Füße seiner Männer. Er hatte eine Sanitätstasche dabei und legte ein Rasiermesser, ein Paket Watte und eine Handvoll kleiner, mit kurzen Nadeln gespickter Stempel auf den Tisch. Dann entkorkte er eine Apothekerflasche, goss Alkohol in eine nierenförmige Schale und schraubte ein Tintenglas auf. Ihr kriegt jetzt eure Blutgruppe eintätowiert. Die sollte ein Soldat zwar stets im Kopf haben, aber wer weiß, wo der gerade liegt. Ha, kleiner Witz. Macht die Innenseite des linken Oberarms frei und freut euch auf einen delikaten Schmerz. So. Es kann übrigens sein, dass ihr das Zeichen mal loswerden müsst. Geschichte ist launisch. Jörn Asmussen, B-positiv. Hier. In dem Fall rate ich euch, eine Zigarette darauf auszudrücken. So. Ärmel hoch. Und? Ei! Hier, ein Pflaster. Und stellen Sie sich nicht so an. Jawohl, Untersturmführer. Mit einer Kopfbewegung winkte er ihn fort. Dann wurde den Neuankömmlingen nacheinander das SS-Zeichen eingestempelt. Alle bissen die Zähne zusammen und ließen die Tortur ohne ein Laut über sich ergehen. Als letzter kam Fiete an die Reihe. Sturmanwärter Karoli, A-positiv, vortreten. Hier. Na, schau mal an. Unser Schöngeist. Waren die Tanzschüchen wieder zu eng gestern Nacht? Jod mag hilfreich sein, Junge, aber schneller heilt es, wenn du dir auf die Füße pisst. Das ist nicht komisch, Männer. Es stimmt. Urin ist steril, wenn ihr gesund seid. Strollt euch auf die Wunden, auch im Feld, und gleich halt alles dreimal so fix. So, jetzt her mit dem Arm. Werden wir eigentlich noch eingesetzt, Herr Dr. Rapp? So. Aua! Noch? Was meinen Sie denn mit noch, Anwärter Karoli? Wie soll ich das verstehen? Soll ich das überhaupt verstehen? Abtreten. Ja. Kann man blöder fragen. Ihr seid doch bereits im Einsatz. Die Grundausbildung ist hiermit beendet. Und auch wenn ihr statt der üblichen 3 Monate nur 3 Wochen in der Kaserne wart, ihr dürft euch nun Staffelmänner der Waffen-SS nennen. Eure Kompanie mit allen Scharführern wird den Truppen vor Budapest zugeführt. Um 21 Uhr stehen die Transporter auf dem Hof. Betten sind abzuziehen, die Schränke auszuräumen. Ich will hier keinen Zahnstocher mehr sehen. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Fiete steckt sich eine Zigarette an und stellt sich zu mir ans Fenster. Die Säcke liegen jetzt im Tümpel. Langsam schieben die Frauen, denen die Kleider am Rücken kleben, die Lore den steilen Hang hinauf. Der Hund beschnüffelt ihre Beine. Die Pfützen zittern. Ich wische über die Scheibe, kneife die Lider zusammen. Siehst du das auch? Ja. Ja. Es bewegte sich etwas in dem Tümpel, zuckte unter der schlammfarbenen Jute. Ein Knie zeichnete sich ab, ein Ellbogen vielleicht, die Andeutung eines schmalen Gesichts und war kurz darauf schon wieder versunken. Liebe Elisabeth, wir müssen nun doch ausrücken und ich schreibe dir schnell. Die Zeit hier war eine Schinderei, aber ich habe wenigstens den Führerschein gemacht. Für alle Klassen, der auch im Zivilleben gilt. Kannst dir also aussuchen, womit ich dich bald durch die Gegend kutschiere? Vielleicht in einem Panzerspähwagen? Deine Karte habe ich bekommen. Du bist ganz schön faul, sogar meine Schwester schickt mir mehr Post und die hat Tuberkulose. Was soll das heißen? 1, 2, 3. Kannst mir zwar denken, aber schöner wäre es, wenn du es ausschreiben würdest. Fiete lässt dich grüßen. Er hatte natürlich gleich einen dreckigen Witz auf Lager, von wegen Milchschemel und so. Jetzt packen wir unseren Kram, es geht Richtung Ungarn. Wenn wir eine Feldpostnummer haben, schicke ich sie dir, damit du mir schreiben kannst. Oder du setzt In Marsch unter meinen Namen. Das kommt auch an. Es sei denn, ich bin im Arsch. Aber das wird nicht passieren, denn ich habe noch so eine Erinnerung und die beschützt mich. 1, 2, 3. Geht weiter Richtung Innsbruck und haltet die Augen offen. Ich will hier keinen Eintopf mit Menschenfleisch. Die Amis haben einwandfreie Zielgeräte. Schießen euch die Kippen aus dem Mund und bringt sie nun fest mit. Ja, ja, wir passen schon auf. Ja, bitte. Heil Hitler, wir sind die Suppentruppe. Herrschaftszeiten, seid schon da. Wir sind beim Schlachten. Das macht ja nicht. Naja, also, dann helft euch halt selbst. Da Brotsäcke sind in der Kammer, geht's hinter, hopp. Donnerlütchen, was für eine Suppe soll das sein? Sieht aus wie die Scheiße von morgen, oder? Nein, das ist die von gestern. Na, was glotzen Sie wie ein Rind? Können Sie nicht grüßen? Kettenhunde, macht keinen Quatsch. Soldbuch und Marschbefehl. Melde Gehorsam, wir sind Essenholer. Soll das heißen, Sie haben keinen Marschbefehl? Wir sind nur Essenholer. Bin ich dein Taubschütze? Sie reden, wenn Sie gefragt werden. Hat man Ihnen das nicht beigebracht? Welche Kompanie? Melde Gehorsamst, wir haben noch keine Zuordnung. Wir kommen aus der verkürzten Grundausbildung in Hamburg-Langenhorn. 40 Staffelmänner, Scharführer Vatteroth. Bewaffnung? Fahrzeuge? Karabiner K98, Stielhandgranaten und Faustfeuerwaffen. 2 Fomak-Transporter. Quartier und Marschrichtung? 1 Kilometer nördlich von hier, im Werkstattdepot der Waffen-SS. Bei Dunkelheit fahren wir weiter bis Graz, genauer gesagt bis Abelsried, wo wir auf die Division verteilt werden. Wir holen wirklich nur das Essen für unseren Zug. Und das sollen wir glauben, ja? So blöd sehen wir aus. Sie alle befinden sich ohne einen Vorgesetzten hinter der Hauptkampflinie, wo es weit und breit keine Truppenaufkommen gibt. Sie tragen weder Helme noch Rangabzeichen, noch haben sie einen Passierschein oder einen Marschbefehl. Also gut, Kameraden. Wir werden eure Angaben überprüfen. Wehe euch, die waren nicht korrekt. Dann hängt ihr schneller am nächsten Baum, als ihr Fahnenflucht sagen könnt. Und jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt. Das waren ja Kaliber. Ganz aus Vorschriften geschnitzt. Die würde ich gern mal im Zivilleben treffen nach einem Fässchen Bier. Warum hast du mich eigentlich angestoßen, Walter? Na, weil die Wahrheit nicht so klug war. Die Kerle trugen SS-Uniform, fahren aber Wehrmachtsmotorräder. Außerdem hatten sie ein Funktelefon und ausländische Zigaretten. Wieso? Was soll das heißen? Glaubst du etwa, das waren Überläufer? Kameradenschweine hier in Bayern? Ganz genau. Ach, Blödsinn, Mann. Kein Spion wagt sich so weit hinter die Linie. Kann alles Beutegut gewesen sein von Gefangenen oder abgeschossenen Piloten. Mein Arbeitskumpel, voriges Jahr gefallen, der war bei dem Verein. Freiwillig. Hatte sogar das Eiserne Kreuz. Jeder dieser Kettenhunde weiß genau, welche Soldaten sein Revier passieren. Sonst wäre er kein Feldgendarm. Art der Bewaffnung, Mannschaftsstärke, Fahrzeugtypen, wo Rast gemacht wird und in welche Richtung es weitergeht, danach braucht so einer nicht zu fragen. Alles längst durchgefunkt, bevor du überhaupt aufgebrochen bist. Schnell! Schnell rein unter die Weiden! Was macht die Kübel auf? Die meisten von ihnen schliefen noch, als die Transporter im Morgengrauen in die Kavernen bei Abelsried fahren. Trotz der Frühe wird überall gearbeitet. Aus den Höhlen ist das Picken von Meißeln oder Spitzhacken zu hören. Und Mechaniker reparieren einen Offizierswagen mit hellblauen Standarten und blutverschmierten Scheiben. Ärzte und Krankenschwestern versorgen Verletzte, die auf Stroh in einem Seitengang liegen. Und gefangene Russen in staubigen Uniformen tragen Körbe voller Felsbrocken aus den Stollen und entleeren sie am Hang neben der Einfahrt. Na, Fräulein, gibt's schon Kaffee? Nee, für euch gibt's nur Muckefuck. Und das ganze leckere Zeug da? Haferbrei, die fetten Würste in der Pfanne, der Schinken da? Quatsch nicht. Das gute Zeug ist nur für die höheren Ränge. Und was gibt's für uns? Wir haben Hunger. Ihr zwei müsst euch ein halbes Brot, eine Tube Käse und eine Scheibe Kunsthonig teilen. Hier! Womit der Endsieger gesichert wäre. Auf dem Plateau über dem Tal stand eine Haubitze, mit Decken und Gestrüpp getarnt. Walter und Fiete setzten sich auf die Munitionskisten und lockerten die Koppel. Die Sonne stieg, der Frühdunst hatte sich verflüchtigt. Auch zwischen den Bäumen Wachsoldaten, die Karabiner in den Ellenbeugen. Häftlinge in Lumpen schabten Rinde von gefällten Tannen. Schau dir diese Landschaft an. Sargholz bis zum Horizont. Seit wir nicht mehr jeden Morgen warme Kuhmilch aus dem Kübel trinken oder Rahm und Quark mit eingemachtem Obst essen können, ist Vita hagerer geworden, blasser auch. Doch die Schleiferei in der Grundausbildung hat das Spöttische in seinem blauen Blick eher geschärft. Wer will dich eigentlich finden, wenn du in diesen Wäldern verschwindest? Bis es vorbei ist, meine ich. Was soll das denn heißen? Willst du abhauen? Du etwa nicht? Möchtest du lieber im Kampf verrecken, kurz vor Feierabend im Schlamm? Oder dich von den Russen einkassieren lassen und den Rest deines Lebens bei 40 Grad Frost im Bergwerk verbringen? Ach, hör schon auf. Ich habe der Ortrud Kinder versprochen, mein Freund. Mindestens 3. Na, gratuliere. Die kannst du ihr aber nicht machen, wenn man dich vors Kriegsgericht stellt. Mensch, Walter. Wart doch erst mal ab. Du weißt doch noch gar nicht, wo wir eingesetzt werden. Vielleicht brauchen sie uns hier in der Etappe. O Sancta Simplicitas, wie mein Lateinlehrer sagen würde. Dafür haben sie genug Krüppel und Gefangene, Atta. Die karren uns nicht durch das ganze Reich, damit wir hinter der Front Kartoffel schälen. Wir sind kräftiges Frischfleisch und werden an den Feind verfüttert, wenn wir nicht türmen. Siehst du das nicht oder willst du es nicht sehen? Ach, dein hochnäsiges Latein schmier dir mal in die Haare. Es kann doch alles ganz anders kommen. Ja? Wie denn? Sollen die Russen uns Blinis backen? Dieser Lehrer zum Beispiel, bei dem hatten wir auch Leibeserziehung. 5 Wochenstunden üble Schikane mit Geländerennen und Boxen. Und weil er mich nicht mochte, kriegte ich zuverlässig immer Gegner, die mich blau und blutig schlugen. Da war mit Kraft nichts auszurichten, Arthur. Nur noch mit Schwäche. Ich habe auf den Sport gepfiffen und mir eine schöne Stunde im Hafen gegönnt. Verstehst du? Ja, und mit welchem Erfolg? Vom Gymnasium bist du geflogen. Ja, und wenn schon. Was hätte ich denn da noch gelernt? Germanische Heldenscheiße? Es geht uns an den Kragen. Ich sag's dir, der Krieg ist verloren. Am besten wir schlagen uns quer durch die Berge nach Bayern. Da sollen bald die Amis sein. Denen wird die Haft nicht so arg werden. Das kannst du nicht wissen. Auch die stellen Leute an die Wand. Wir trinken den Kaffee aus, knöpfen uns die Mäntel zu und laufen zu einem zerbeulten Lastwagen, der Verletzte gebracht hat, an die 20 Mann. Oft halbnackt und nur notdürftig verbunden, liegen sie auf blutigen Bahren längs der Felswände. Manche sind bewusstlos. Das graue Gelb ihrer Gesichter sieht schon wie ein Vordämmern des Schrecklichsten aus. Andere schütteln unablässig den Kopf, wobei sie wortlos die Lippen bewegen. Die Karabiner auf dem Rücken, Marschgepäck und Helme vor den Stiefelspitzen nehmen wir Aufstellung. Urban, Asmussen und Harry Lahrs. Ihr habt den Führerschein, also ab zur Versorgungseinheit. Jawohl. Alle anderen rauf auf den Laster. Auspuffrauch füllt den Höhleneingang und die eng sitzenden Männer schwanken hin und her, als der Krupp anfährt. Einzig Fiete ist barhaupt und ich hebe eine Hand, was der aber nicht erwidert oder nur mit einem stillen Blick, einem ernsten Lächeln. Ach, so sind sie, die Deutsche. Zu Hause liegt kein Stein mehr auf dem anderen. Ach, die Front kracht zusammen, der Ivan steht vor der Tür, aber die Feldpost ist immer noch pünktlich. Ah, hier, der ist für dich. Danke, August. Mach aber schnell, wir müssen los. Liebes Walterchen, ich hoffe, du bist gesund. Mir geht es ganz gut und ich huste kaum. Wir haben keine Schule mehr. Das ist zu gefährlich. Und ich langweile mich zu Hause. Herbert, Mamas neuer Geliebter, riecht immer nach Kalk und Lysol. Er ist weit und breit der dickste Mann. Und kann seine Pfoten nicht bei sich behalten, wie Papa. Aber wir haben ein Dach über dem Kopf und zu essen. Und seit die Polinnen im Sarglager schlafen, lässt er mich in Ruhe. Was Papa betrifft, Onkel Oswald glaubt, dass er irgendwo bei Stuhl Weißenburg am Balaton eingesetzt wurde. Das müsste in deiner Nähe sein, oder? Beim Volkssturm nehmen sie vorerst keine Mädchen, was ich schade finde. Herbert sagte, ich bin undankbar und frech wie Dreck. Das hat mir gefallen. Also, bis bald. Vergiss nicht, ab und zu die Feder zu streicheln. Viele Grüße. Auch von der Mama. Deine Helene. Und? Was Neues von zu Hause? Nicht direkt. Mein Vater war Wachmann in Dachau und ist verdonnert worden. Frontbewährung. Und jetzt höre ich, dass er vielleicht in der Nähe eingesetzt wurde. Bei Stuhl Weißenburg. Kennst du das? Warst du schon mal da? Muss man auch nicht kennen, glaube ich. Seit Januar kocht da die Erde. Was hat dein Alter denn verbockt? Angeblich nur Zigaretten verschenkt. An Häftlinge im Lager. Was ihm nicht gerade ähnlich sieht. Er ist immer ein geiziger und brutaler Knochen gewesen. Und dauernd gab's Saures. Lieber Herr Gesangsverein. Und dein Mutter? Oder deine Schwester? Haben die da nichts gesagt? Ach, meine Mutter hatte selbst Angst, obwohl sie größer ist als er. Doppelt so dick. Verkroch sich unter ihrem Federbett, nehme ich an. Meine Schwester lag meistens im Spital. Eieiei, du hast ja eine gemütliche Familie. Trotzdem, irgendeine gute Strähne muss dein Alter doch gehabt haben, oder? Als Wachmann Zigarette verschenke, ist ja fast eine Heldentat. Ja, ich weiß nicht. Da war oft was Dunkles in den Augen. Irre fast. Er hat auch gerne Tauben massakriert auf seine spezielle Art. Schloss sie zärtlich mit einer Hand und drückte ihn mit der anderen mit der Daumenspitze eine Stecknadel ins Herz. Und dann ließ er sie auf dem Dachboden rumflattern, bis sie tot waren. Was ziemlich lange dauern konnte. Verflucht! So kommt er erst jetzt! Wir sitzen uns hier in Wolf! Heil Hitler! Tut mir leid, man hat uns erst vor einer Stunde geschickt. Hier. Unser Befehl. Schade, dass der kein Mädchen ist, oder? Ich? Wieso? Na, wie heißt es so schön? Rostiges Dach, feuchter Keller. Jetzt sehen wir die Bewohner des Hofes in der offenen Scheune. Gestreift vom Licht, das durch die Bretterfugen fällt, stehen der greise Müller, seine blinde Frau und der bucklige Ziegenhirte in der Mitte der Scheune auf blauen Hockern, auf denen sie gewöhnlich vorm Brotfeuer sitzen. Das schwarze Kopftuch der Frau, die zitternd die Zehen in den Strohsitz krallt, hat Salzränder. Die Hosen der Männer sind nass im Schritt. Die Drähte, mit denen man ihnen die Hände auf den Rücken gebunden hat, schneiden tief in die geschwollene Haut. Die Augen haben sie geschlossen. Also, genug gefressen? Alle fertig? Dann los! Was ist mit den Leuten? Welche Leuten? Na, die Gefesselten auf den Schemeln. Ach, die, keine Ahnung. Die stehen schon die ganze Nacht da, warten wohl auf jemanden. Die essen nichts, die trinken nichts, werden einfach nicht müde. Also ich wäre längst schon vom Hocker gekippt. Das sind Spione. Haben keine Würde im Leib, guckst du dir an. Scheißen und pissen, wo sie stehen. Kannst sie abknallen, wenn du willst. Da, nimm die Pistole. Melde gehorsamst. Das sind keine Feinde. Ich kenne sie, Rottenführer. Wir waren neulich hier einquartiert. Das ist der Müller und seine blinde Frau. Ihre Tochter, Boglaka, war mit einem Volksdeutschen verheiratet. Einem Donauschwaben, vor Budapest gefallen. Sie hat unseren ganzen Zug bekocht. Und der andere hütet die Ziegen. Bitte? Will mir jetzt ein Fahrer meinen Auftrag erklären? Wo sind denn hier Ziegen? Siehst du hier irgendwo Ziegen? Ich kann dir ja mal zeigen, was die im Keller haben, Bübchen. Wenn das ein Müller ist, bin ich ein totes Brot. Schluss jetzt, verdammt. Wir müssen weiter. Hol den restlichen Schnaps aus der Küche und lass die Vögel fliegen. Wie alt bist du? Hä? 17? 18? Frisch aus der Schule, oder? 17. Und noch keine Schramme. Hast du schon mal jemanden abgemurkst? Nein. Wirklich nicht? Menschenskind, Was bringt man euch bloß bei? Kuchen backen? Na komm, ich zeig's dir. Bei diesem Pack musst du zusehen, dass der Knoten vorn ist. Hängt da hinten, bricht nur das Genick. Eine Sache von 2 Sekunden. Aber hier, unterm Kinn, hat der Sauhund mehr davon. Da ist er noch eine Weile bei sich und wird schön langsam verröcheln. Das bist du seinen Opfern einfach schuldig. Herrgott, welchen Opfern denn? Das sind keine Partisanen. Das sind gewöhnliche Zivilisten, nette Leute. Wir durften in ihrer Wohnstube schlafen. Und sie haben unsere Verletzten gepflegt und die Transporttiere gefüttert. Die kann man doch nicht einfach liquidieren. Hat hier keine Eier, Mann. Fehlt bloß noch, dass du heulst. Partisanen, Juden, Huren. Wen schert das? Schon mal was von Standrecht gehört? Los jetzt, geh da ein. Der Hocker zerbrach in Stücke, als er ihn unter dem Müller wegtrat. Und eine Sekunde lang sah es aus, als würde der Mann, dem ein erschrockener Laut entfuhr, vornüber auf den Estrich fallen. Die weißen Haare schwebten auf. Doch dann griff das Seil und riss ihn in die Senkrechte mit einer Gewalt, die in keinem Verhältnis zu dem zarten Greis zu stehen schien. Als zöge eine unsichtbare, hoch über den Kornboden zu vermutende Kraft den Strick empor mit einem Ruck. Erst als der Körper ausgependelt war und sich noch einmal um die Längsachse drehte, rutschten ihm die Schuhe von den Füßen. Auch der Knecht Fredo, die Lider fest zusammengekniffen, baumelte bereits. Aus seinem Hals kam ein Gurgeln und Ächzen. Die nackten Füße liefen durch die Luft. Und der Sturmmann mit der Glatze, den Hocker noch in der Faust, sah ihm eine Weile interessiert in das verzerrte Gesicht, das weniger an einen Erhängten als an ein quengelndes Kind denken ließ, trotz der Stoppeln. Nicht so gierig, Mann. Lass los. Alles loslassen. So ein sturer Hund. Hat nichts begriffen vom Leben, oder? Irgendwann ist es halt vorbei, da kann man noch so viel Theater machen. Gehen müssen wir alle. Die Zigarette im Mundwinkel streift er sich die Handschuhe über und wartet noch ein paar Herzschläge lang. Dann umschlingt er Fredos Hüften, um ihm mit 2, 3 kräftigen Bewegungen, einem Abwärtsreißen, das Genick zu brechen. So, das war's schon. Keine große Sache, oder? Sollte man mal gemacht haben. Komm her, die Frau ist für dich. Für dir piept's wohl. Oh, da haben wir einen ganz frommen Vertreter. Mach sich nicht die Seele beschmutzen. Kann man mit dir auch beichten. Aber gut, wie du willst. Bleib die Alte eben da stehen. Fressen sie halt die Ratten. Schatten auf den eingesunkenen Lidern, das graue Gesicht von Falten zerfurcht, legt die Frau den Kopf schräg und bewegt den lippenlosen Mund. Christoph! Oder ist das ihr Zittern? Christoph! Die Beine des Hockers wackeln. Christoph! Dann höre ich sie leise rufen. Christoph! Immer wieder. So wie sie es wohl lebenslang getan hat, als sei ihr Mann nur im Nebenzimmer. Alles wird verstaut und die Männer nehmen auf der Rückbank Platz. Sie haben die Blinde tatsächlich stehen lassen zwischen den Erhängten, denen Blut aus den Augen läuft und Kot und Urin von den Füßen tropft. Haben doch andauernd Glück, die Weiber. Wahrscheinlich lauern ihre Partisanenfreunde irgendwo in den Büschen und holen sie gleich da runter, damit sie Gulaschsuppe kocht. Hör mal, du, edler Samariter. Wieso schlunzen so frische und kräftige Kerle wie ihr eigentlich bei den Hellblauen rum? Warum bringt ihr Brötchen an die Front und köpft nicht bei der Truppe? Na, weil wir einen Führerschein haben. Auch im Krieg gilt rechts vor links, rote Führer. Nicht schlecht, mein Kleiner, nicht schlecht. Du bist ein Oberschlauer, was? Student oder so, hab ich gleich gesehen. Aber auch dir wird man noch den Arsch aufreißen. Wie seid ihr denn so eingerichtet auf dem Gut? Versorgungslager A, Lazarettbetrieb. Es gibt Betten für die höheren Dienstgrade. Das war mal ein Kommandoposten von General Balk. In der ehemaligen Bibliothek im Herrenhaus befindet sich ein Casino für Offiziere mit Samovar und Lesesesseln. Und Billardspiele können sie auch. Leck mich, hat man das gehört. So also lebt die Versorgungstruppe. Wir schlafen in den Därmen unserer Feinde und die haben Betten und Bücher. Da werden wir mal richtig schmökern, was? Aber hört mal, Jungs. Wenn ihr so gut ausgestattet seid mit all dem Luxus, wozu brauchen wir dann diesen ollen Hocker? Warum ziehen wir den hinter uns her? Ich drehe mich um und auch August schiebt sich den Helm aus der Stirn. Der Schemel der alten Frau liegt ein paar Meter hinter dem Wagen in einer Pfütze. Ich steige aus und gehe zur Hängerkupplung. Mein Messer ist stumpf und ich fletsche die Zähne, als ich den Strick abschneide. Liebe Liesel, ich hoffe, du hast meine letzten Briefe bekommen. Ich warte schon eine Weile auf deine Post und falls du mir nach Hamburg-Langhorn geschrieben hast, werde ich wohl noch länger warten müssen. Wir sind jetzt im Feld in Ungarn, den Ort darf ich dir nicht schreiben. Aber ich muss nicht in die vorderste Linie. Ich fahre zurzeit einen Henschel und versorge die Soldaten. Der Wein ist gut und billig, 40 Pfennig der Liter und alle saufen den ganzen Tag, auch die Fahrer. In der Pusta sieht es wie bei uns aus und man erlebt Sachen, die man nicht erzählen möchte. So ist der Krieg. Die Bevölkerung steht hinter uns, viele sprechen Deutsch. Sie haben sogar eine Hitlerjugend und ein BDM. Und wenn du die Mädels fragst, was das heißt, sagen sie, Bubi, drück mich. Aber keine Angst, ich bleibe dir treu. Du bleibst mir ja auch treu. Du kannst dir das Stück Lavendelseife aus meiner Kammer holen, bevor es austrocknet. Tamling hat bestimmt nichts dagegen. Sie haben hier schöne Blusen, bunt bestickt. Schreib mir deine Größe. Meine Feldpostnummer ist jetzt 47704. Rauch nicht so viel, es macht die Zähne grau. Und wieder einmal 1, 2, 3. Du weißt ja, was das bedeutet. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.